Kurz darauf stand Mary Morley auf und ging zu ihrem Mann hinüber. Erschöpft setzte sie sich neben ihn und legte ihm ihre Hand auf die Schulter. Er zuckte zusammen und bemerkte dann, dass ihm die Berührung überhaupt nicht wehtat. Vorsichtig tastete er nach seiner Schulter. Keine Verletzung, keine blutende Wunde. Aber so war es ja immer, wenn er sich recht erinnerte. »Brauchst du irgendwas?«, fragte Mary. Er schüttelte den Kopf. »Was ist mit dir? Bist du in Ordnung?« »Ja.« »Warum hast du Susie umgebracht?« Als er ihren zornigen Gesichtsausdruck bemerkte, hob er beschwichtigend die Hand. »Ist schon gut. Weißt du, dieses Mal hat es mich besonders mitgenommen. Diese sinnlosen Morde. Entsetzlich. Ich frage mich, warum das Psychonetz nicht schon beim ersten Mord zusammengebrochen ist und die Fusion beendet hat. Du hast ja gehört, was Fraser sagte. Es war notwendig. Als Therapie für die aufgestauten Spannungen und Aggressionen. Jetzt weiß ich, warum der Tench explodiert ist, dachte Morley. Als wir ihn fragten, was Persus 9 bedeutet, gab es zwangsläufig einen Kurzschluss. Und damit ist die ganze Konstruktion zusammengebrochen, Stück für Stück. Jetzt drängte sich das vertraute Innere des Schiffes mit aller Macht in sein Bewusstsein. Widerwillig sah er sich um. Die Realität des Schiffes war ihm weitaus unangenehmer als die polyenzephalische Welt, in der er sich gerade noch befunden hatte. Wie hatte sie geheißen? Delmac O. Genau, dachte er. Wir haben uns vom Schiffscomputer eine zufällige Buchstabenkombination geben lassen. Wir haben eine Welt geschaffen und waren dann darin gefangen. Was als unterhaltsames Abenteuer begonnen hat, ist zu einem grauenhaften Albtraum geworden. Er blickte auf die Kalenderanzeige seiner Armbanduhr. 12 Tage waren vergangen. 12 Tage Realzeit. In der Fusion waren es nur etwas mehr als 24 Stunden gewesen. Außer man wollte die 8 Jahre in Tekel Upharsin mitzählen, was natürlich keinen Sinn hatte. Derartige Gedächtniskonstruktionen dienten lediglich dazu, das polyenzephalische Erlebnis noch wirklichkeitsgetreuer zu machen. »Was hatten wir uns diesmal sonst noch ausgedacht?«, fragte er sich müde. »Die Theologie«, fiel ihm ein. Sie hatten Tench 889b, dem Schiffscomputer, sämtliche Informationen eingegeben, die ihnen über fortgeschrittene Religionssysteme zur Verfügung standen. Judentum, Christentum, Islam, Zoroastrismus, lamaistischer Buddhismus. Und Tench 889b erhielt den Auftrag, daraus eine Kombination zu erzeugen. Eine Synthese aller bekannten Religionsformen. Eine Erfindung also. Doch Spektowskis Buch war für Morley immer noch Realität. Der Schöpfer, der Mittler, der Erdenwanderer, der Formenzerstörer. Ein Destillat der gesamten menschlichen Erfahrung mit Gott. Eine gewaltige logische Konstruktion. Und zugleich ein tröstendes Fantasiegebilde, das der Computer nach den von Ihnen eingegebenen Postulaten errichtet hatte. Vor allem nach dem einen Postulat, dass es einen Gott gibt. Und Spektowski? Morley schloss die Augen. Erinnerte sich. Egon Spektowski war ursprünglich der Captain des Schiffes gewesen. Er war bei einem Unfall umgekommen, der das Schiff manövrierunfähig gemacht hatte. Hübscher Einfall von Tench 889b, dachte Morley, unseren ehemaligen Captain zum Urheber einer galaktischen Religion zu machen. Der Respekt, nein, die fast an Anbetung grenzende Hochachtung, die sie Egon Spektowski gegenüber empfunden hatten, war geschickt in die Delmac O-Episode eingebaut worden. Und tatsächlich. In gewissem Sinne war er für sie ein Gott gewesen. Hatte wie ein Gott ihr aller Leben in seiner Hand gehalten. Die polyenzephalische Fusion, dachte er dann, war ursprünglich nur ein Spielzeug, um uns während der 20 Jahre lang dauernden Reise zu unterhalten. Scheinwelten gegen die Langeweile. Doch die Reise würde nicht 20 Jahre dauern. Sie würde dauern, bis alle auf dem Schiff gestorben waren. Die Reise war zu einem endlosen Albtraum geworden, aus dem es kein Erwachen gab. »Wir hätten die 20 Jahre überstehen können«, sagte er sich, »weil sie eines Tages vorüber gewesen wären. Dieser Gedanke hätte uns geholfen, hätte uns die geistige Gesundheit bewahrt. Aber dann war der Unfall geschehen, und nun umkreisten sie eine tote Sonne. Für immer.« Der Schiffssender war bei dem Unfall zerstört worden. Und so musste ihnen ein Spielzeug, das auf Interstellarflügen allgemein gebräuchlich war, eine Scheinwelt nach der anderen schaffen, damit sie nicht den Verstand verloren. denn davor hatten sie am meisten Angst. Dass einer nach dem anderen dem Wahnsinn verfiel und die übrigen noch einsamer zurückließ, in der Leere des Universums. Mein Gott, dachte er, wie sehr wünsche ich mir, nach Alpha Centauri zurückkehren zu können. Wenn doch nur... Aber es war sinnlos, das jetzt noch zu hoffen. Besser man dachte nicht mehr daran. Besser man dachte an überhaupt nichts mehr. Ben Tallchief, der Wartungsoffizier der Persus 9, sagte nachdenklich, »Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir uns Spektrovskis Theologie selbst zusammengestückelt haben. Sie war so überzeugend, so schlüssig.« »Das Zusammenstückeln hat der Computer übernommen«, erwiderte Bells nur. »Natürlich ist sie dann schlüssig.« »Aber die Grundidee stammte von uns«, warf Toni Dunkelwelt ein und sah Bells nur zornig an. »Du hast mich dieses Mal umgebracht, Glenn.« »Ja, ich hasse dich. Und du hast mich.« Jedenfalls war es vor der Delmac-O-Episode so. Belsnor wandte sich Fraser zu. »Vielleicht hast du recht mit dem therapeutischen Wert dieser Fusion. Ihr alle geht mir jetzt viel weniger auf die Nerven als vorher. Aber das wird bestimmt nicht lange anhalten. Eine Woche oder so, und alles ist wieder beim Alten.« »Hassen wir einander wirklich so sehr?«, fragte Susi. »Ja«, erwiderte Fraser kühl. Fuck und Bubble halfen nun der betagten Mrs. Rockingham auf die Beine. »Lieber Himmel«, keuchte sie, »das war ja furchtbar. Was für eine grauenhafte Welt.« Sie legte ihre Hand auf Belsnurs Arm. »Wir müssen das doch nicht noch einmal durchmachen, oder? Offen gestanden finde ich da sogar das Leben an Bord unseres Schiffes erträglicher.« Belsnur schüttelte den Kopf. »Nein, wir gehen nie wieder nach Delmark O.« »Gott sei Dank.« Von Fuck und Bubble gestützt, ließ sich Mrs. Rockingham schwer atmend auf einen Stuhl nieder. »Danke, wirklich sehr freundlich. Könnte ich einen Kaffee bekommen, Mr. Morley?« »Kaffee?« wiederholte Morley verwirrt. Doch dann fiel ihm ein, dass er ja der Schiffskoch war und ihre kostbaren Lebensmittelvorräte, einschließlich Kaffee, Tee und Milch, verwaltete. »Ja, ich werde für uns alle einen aufsetzen.« Kurz darauf häufte er etliche Löffel des gemahlenen Pulvers in den Kaffeezubereiter. »Ihr Kaffeevorrat ging langsam zu Ende«, bemerkte er. »In ein paar Monaten würden Sie keinen mehr haben.« Doch jetzt hatten sie einen Kaffee nötiger denn je. Nie zuvor hatte eine Fusion sie so furchtbar. Mary kam in die Kombüse und unterbrach seine Gedanken. »Was war eigentlich das Gebäude?« »Das Gebäude?« Er füllte den Kaffeezubereiter mit Wasser. »Das waren die Boeing-Werke auf Proxima 10, in denen das Schiff gebaut wurde. Und wo wir an Bord gingen, erinnerst du dich? Wir waren 16 Monate dort, absolvierten unser Raumtraining, beluden das Schiff, bereiteten die Persus 9 auf die lange Reise vor.« Mary fröstelte. »Und die Männer in den schwarzen Lederuniformen?« »Keine Ahnung.« »Das kann ich euch sagen. Ned Russell, der Polizeioffizier des Schiffes, war ebenfalls in die Kombüse gekommen. Die schwarz gekleideten Männer waren Symbole für unseren Versuch, aus der Konstruktion auszubrechen, neu zu beginnen. Sie wurden von den Gedanken derjenigen gelenkt, die bereits gestorben waren.« »Ich wünschte, es gäbe wirklich einen Mittler«, seufzte Morley. Er konnte immer noch nicht ganz glauben, dass Bektowskis Theologie nur eine Erfindung gewesen war. »In Tekel Ofarsin, als der Erdenwanderer zu mir kam, da war alles so real. Und irgendwie erscheint es mir jetzt immer noch real. Ich komme einfach nicht davon los.« »Deshalb wurde diese Religion ja geschaffen«, sagte Russell, »weil wir sie uns wünschten, weil wir keine besaßen und doch eine brauchten. Jetzt aber sind wir in die wirkliche Welt zurückgekehrt und müssen uns mit den Gegebenheiten hier abfinden. Nicht einfach, was?« »Nein«, erwiderte Morley, »wirklich nicht.« »Wärst du lieber auf Delmark O geblieben?« Einen Augenblick lang sah Morley Russell schweigend an. Dann sagte er, »Ja.« »Ich auch«, pflichtete ihm Mary bei. Russell nickte. »Nun, ich fürchte, ich auch. So unheimlich diese Welt auch war und so entsetzlich wir uns verhielten, wir konnten zumindest hoffen. Aber hier auf dem Schiff.« Er fuhr mit der Hand durch die Luft. »Keine Hoffnung, kein Ziel, nichts. Bis wir eines Tages alt sind, so wie Mrs. Rockingham, und sterben.« »Mrs. Rockingham kann sich glücklich schätzen«, sagte Mary bitter. Ja. Russells Gesicht verzerrte sich in Zorn und Hilflosigkeit und in Schmerz.